Good morning, my good friends. Guten Morgen, meine guten Freunde. And we are back. Und wir sind zurück. Guess what we're doing? Rate, was wir heute machen. We're starting a new series. Wir beginnen eine neue Serie. And I'm going to start this series with a question. Und ich beginne diese Serie mit einer Frage. And I asked this question once. I don't remember if it was on my Instagram or Facebook. Ich habe diese Frage schon einmal gestellt. Vielleicht war es auf Instagram oder Facebook. And here was the question. Yep. Das war die Frage. Why did Jesus die for us? Warum starb Jesus für uns? Do you understand that there are many reasons? Ich verstehe, dass es viele Gründe gibt. But I never got the answer I wanted for. Aber ich habe nie die Antwort bekommen, die ich wollte. And that was, I thought, oh my goodness, it's so clear in the Bible, but nobody thinks of that. Und somit dachte ich, oh du meine Güte, es steht so klar in der Bibel, aber niemand denkt daran. And this actually brought me to a place in my own life. Und das führte mich in meinem eigenen Leben an einen Punkt, this chapter and specifically this verse became one of my favorite verses. Wo dieses Kapitel und besonders dieser Vers zu einem meinem Lieblingsvers wurde. The whole chapter that I'm going to talk about has become a chapter that's very, very important to me. Das gesamte Kapitel, worüber ich reden werde, ist sehr wichtig für mich geworden. So, if you can, pause it just for a minute. Wenn du kannst, pausiere hier eine Minute. While you pause this, think about why do you think that Jesus died for you. Und während der Pause denk darüber nach, warum Jesus für dich gestorben ist. And then let's see if the answer is what I'm actually looking for. Und dann schauen wir, ob die Antwort tatsächlich die ist, die ich erwarte. Who gave me these answers? Menschen gaben mir diese Antworten. He died for me because to show his love for me. Er starb für mich, um mir seine Liebe zu zeigen. He died for me so that I could have all the blessings of heaven. Er starb für mich, damit ich alle Segnungen des Himmels habe. He died for me, so he could seal the new covenant. Er starb für mich, dass er den neuen Bund besiegeln konnte. He died for me to save me from my sin. Er starb für mich, um mich von meinen Sünden zu erlösen. And do you know, while there is truth in all of these answers, I don't believe it's the truth. Obwohl in all diesen Antworten Wahrheit liegt, glaube ich nicht, dass es die Wahrheit ist. And the most shocking thing for me with getting these answers was this. Was mich am meisten schockierte, als ich diese Antworten bekam, war Folgendes. Every single one of these answers was self-focused. Jede einzelne dieser Antworten war selbstbezogen. Listen, my friend, it is so sad to see that we have made the gospel a selfish gospel. Mein Freund, es ist traurig, dass wir aus dem Evangelium ein egoistisches Evangelium gemacht haben. It's all about my happiness. It's all about, yes, he does good things for me. Es geht immer um mich, um mein Glücklichsein. Es geht immer um, yay, er hat gute Dinge für mich. So here's why Jesus died for you. Jesus ist aus folgendem Grund für dich gestorben. Okay, look at the scripture. Schau diese Schriftstelle an. 2 Corinthians 5 is the chapter I've come to love. 2. Korinther 5 ist das Kapitel, das ich liebe. Look what it says in verse 14. Schau, was es in Vers 14 sagt. For the love of Christ compels us, because we judge this, that if one died for all, then all died. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Says exactly why he died for. Schau, was es genau sagt, warum er für uns starb. And he died for all, so that those who live should no longer live for themselves, but for him who died for them and rose again. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. So the answer that I was looking for was very simple. Die Antwort, wonach ich suchte, ist sehr einfach. Jesus died for me so that I don't have to live for myself anymore but can live for him. Jesus starb für mich, dass ich nicht mehr für mich selbst leben muss, sondern für ihn. And you know, we have to get away from this selfish, egocentric gospel. Und wir müssen wegkommen von diesem selbstsüchtigen und egozentrischen Evangelium. It's almost like everything about the cross and everything about the finished work of the cross is just about me and my little happy life. Es ist fast so, wie alles über das Kreuz und alles über das vollbrachte Werk am Kreuz ist nur für mich und mein kleines glückliches Leben. You will find something very interesting. Wenn du die Bibel studierst, wirst du etwas sehr Interessantes finden. Life. It's not about you, it's all about him. Im Leben geht es nicht um dich, es dreht sich alles um ihn. You know, if you look at the beginning of Romans, this is exactly the problem. Wenn du dir den Anfang von Römer anschaust, ist genau hier das Problem. That people have worshipped the created thing rather than the creator. Menschen haben die Schöpfung mehr angebetet als den Schöpfer. Worship means to surrender to. Anbeten bedeutet sich hingeben. So look what people have done today. Schau, was Menschen heute machen. We have surrendered to a million things, but not to the Creator. Wir haben uns Millionen von Dingen hingegeben, aber nicht dem Schöpfer. You know, the Bible teaches us that the Father wanted a bride for his son. Die Bibel lehrt uns, dass der Vater eine Braut für seinen Sohn wollte. So Jesus didn't die so that you can have your little problem fixed. Jesus ist nicht gestorben, damit du dein kleines Problem lösen kannst. Jesus died so that he could have a bride. Jesus starb, damit er eine Braut haben kann. You know, once you understand the longing in the heart of God, sobald du das Verlangen im Herzen Gottes verstehst, how can you still make the cross something that's all about you? Wie kannst du da noch das Kreuz zu etwas machen, wo es nur um dich geht? When in reality it's not about you, it's all about our beloved Jesus. Wenn es in Wirklichkeit nicht um dich, sondern um unseren geliebten Jesus geht. Look, I'm going to read this scripture again. Ich lese die Schriftstelle noch einmal. And he died for all. Und für alle ist er gestorben. Should no longer live for themselves. Damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben. But for him who died for them and rose again. Sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. I'm going to show you some things that if your heart can grasp them, you're going to enter into a new abundance of life. Ich werde dir einiges zeigen. Und wenn dein Herz das ergreifen kann, wirst du in eine neue Fülle in deinem Leben kommen. So whatever was your answer, was auch immer deine Antwort war, I want you to rethink it. Will ich, dass du es noch einmal überdenkst. And I tell you why. Und ich sage dir warum. For instance, zum Beispiel, if your answer has been, well, he died because he wanted to show his love for me. Wenn deine Antwort war, er ist gestorben, weil er mir seine Liebe zeigen will. Listen, that you can now be the recipient of his love is a consequence. Hör zu, dass du jetzt der Empfänger seiner Liebe sein kannst, ist die Konsequenz. That you can be blessed with every spiritual blessing in the heavenly place is a consequence. Dass du jetzt mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt gesegnet sein kannst, ist eine Konsequenz. Consequence of his dying for you, but it's not the reason why he died for you. Es ist eine Konsequenz seines Todes für dich, aber es ist nicht der Grund, warum er für dich starb. He simply wanted you to have a blessed little happy life. He could have just done that to you. Wenn er wollte, dass wir einfach ein kleines, gesegnetes, glückliches Leben haben sollten, hätte er das einfach für dich tun können. But he wanted you. Aber er wollte dich. Think about Denk darüber nach, mein Freund. See you tomorrow. Sehe dich morgen.